ich unter dem Tag. Verbring verflucht ich die Nacht. Und wenn der Mond über uns wacht, ist leer meine Seele, mein Herz zerbrach, zerbrach. Nachts.